eines Tages bist du fett, liegst im Bett, weil dir alles so zufällt. Aus den Schwasselkassen etwas Geld, für die blöd wirst du zum Held, oh ja. Eines Tages bist du hart, wie der Staat, der sich alles lächelnd nimmt. Denn die Politik zur Zeit, die spinnt, und so mancher stellt sich blind, oh ja. Eines Tages bist du Gott, Rede Schrott, weil dir alles jetzt gehört. Und du wechselst deine grauen T-Shirts, und du wirkst auf uns gestört, oh ja. Eines Tages bist du bloß arbeitslos, wenn fast alles plötzlich fehlt, von der Parteichefin ausgezählt, und du hast sie stets gewählt, oh ja. Eines Tages bist du nur Abfall pur, es ist alles gähnend leer, wenn die Volksgemeinschaft dich entbehrt und der Bürger sich nicht wehrt, oh ja. Eines Tages fragt dein Kind, wo sie sind, die dir alle stets versauen, die sich große schöne Villen bauen, und du spielst den dummen Clown, oh ja. Eines Tages bist du tot, denn die Not nahm dir alle Schritt für Schritt, von der Demokratie einen Tritt, und die Wölfe heulten mit, oh ja. Eines Tages bist du tot, denn die Not nahm dir alle Schritt für Schritt, von der Demokratie einen Tritt, und die Wölfe heulten mit, oh ja.